بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الباس اسأل الباماس اسفن هاتسجن الباس زيجن انتهايل زن قفيت محمد und auf seine Familie und seine Freunde und allen, die ihm folgen, bis an den Tag der Auferstehung. Beim letzten Mal haben wir angefangen mit dem Kapitel über das Gebet, Kitab al-Salah, und wir hatten gesprochen über die Pflicht des Gebetes, die Beweise dafür, dass es Pflicht ist, und auch haben wir gezeigt, das Urteil über denjenigen, der nicht betet, und das hatten wir zum Ende erwähnt, gegen Ende erwähnt. Und dazu noch eine kleine Angelegenheit. Es ist überliefert worden in authentischen Hadithen bei Bukhari und bei anderen, dass die letzten Menschen, die aus dem Paradies heraus, aus der Hölle hinauskommen werden, sind diejenigen, die gesagt haben, La ilaha illallah, und sie haben niemals etwas Gutes getan. وَلَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ. Und manche Gelehrte haben diesen Hadith als Beleg dafür benutzt, dass jemand, der sein Gebet nicht verrichtet, trotzdem an die Pflicht glaubt, immer noch Muslim ist und aber trotzdem ein Frevler ist. Und in diesem Zusammenhang wollte ich dazu sagen, dass dieser Hadith ist kein Beleg dafür, ist ein Hinweis, aber ist kein starker Beleg dafür, aus zwei Gründen. Erstens, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also sie haben La ilaha illallah gesagt und niemals etwas Gutes getan, ist nicht gemeint, dass sie niemals etwas Gutes, überhaupt noch nie etwas Gutes getan haben. Sondern niemals etwas Gutes getan haben, außer dem Minimum, dass sie überhaupt Muslime sind. Und der Beweis dafür ist, denn sie haben La ilaha illallah gesagt. Und die beste Tat überhaupt ist, La ilaha illallah zu sagen. Das heißt, es kann nicht damit gemeint sein, dass sie überhaupt nichts Gutes getan haben. Ja, also das heißt, sie haben auch gebetet. Und sie haben an all das geglaubt, was sie glauben mussten. Denn wer an, zum Beispiel an den Koran nicht glaubt, unter Beeinkunft der Muslime als Kafir, unter Beeinkunft der Muslime, auch wenn er La ilaha illallah sagt. Plus, sie haben La ilaha illallah gesagt, aber sie müssen sie auch daran im Herzen glauben, nicht nur sagen. Insofern, der Hadith muss man auch im Kontext der anderen Hadithe verstehen. Das ist nur erstens. Nummer zwei, bei al-Bukhari ist uns erklärt worden, wer diese Leute sind, die als letztes aus der Hölle rauskommen werden. Und zwar, den Engeln wird nämlich erklärt, wie sie wissen, wen sie aus der Hölle rauszunehmen haben. Und zwar wird ihnen gesagt, dass sie diejenigen Menschen aus der Hölle rausnehmen sollen, die gebetet haben. Und die Engel, wie wissen sie, wer betete und wer nicht betete? Sie wissen das anhand der Stellen, die beim Sujud den Boden berührt haben. Diese sieben Stellen des Körpers, die den Boden berühren, die werden vom Feuer nicht verschlungen. Und daran werden die Engel erkennen, diejenigen letzten Menschen, die aus der Hölle rauskommen werden. Das heißt, es ist ganz klar belegt, dass diejenigen, die aus der Hölle rauskommen, als letztes, dass es Leute sind, die gebetet haben. Und am Ende dieses Hadithes wird von demjenigen Mann berichtet, der als allerletztes von der Hölle rauskommt. Das ist dann stellenweise oder abschnittweise jedes Mal von Allah verlangt, dass er doch wieder näher zum Paradies rücken möchte. Erstmal raus aus der Hölle und so, dann weiter weg und so weiter, bis zum Paradieseingang und dann ins Paradies rein. Und das ist der gleiche Hadith. Insofern ist darin kein Beleg für diejenigen, die gesagt haben, dass jemand, wenn er seine fünf Gebete nicht verrichtet, trotzdem noch Muslim ist. Das heutige Kapitel, was wir allerdings behandeln möchten, ist Bab und fi Ahkam al-Adhan wal-Iqamah. Und zwar ein Unterkapitel, Bab im Gegensatz zu Kitab. Kitab ist immer das große Kapitel, Bab sind Unterkapitel. Und nachdem wir geredet haben darüber, dass wir beten, unsere fünf Gebete verrichten müssen, und es sind fünf Gebete unter Übereinkunft der Muslime, und die Erwähnung finden im Koran als auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was ist der erste Schritt, wenn wir so ein Gebet verrichten müssen oder wollen? Erstens einmal muss ja die Zeit dafür eingetroffen sein. Und wodurch tritt die Zeit ein? Sie tritt dadurch ein, durch bestimmte Anzeichen, über die wir reden werden. Aber im Islam gibt es, alhamdulillah, wie wir alle wissen, einen Gebetsruf, einen Adhan, der entweder dafür gemacht worden ist, dass wir wissen, wann die Zeit eintritt, nach der Ansicht anderer Gelehrte, offensichtlich die richtige Ansicht, dass der Adhan nicht dafür ist, dass die Zeit eingetreten ist, sondern dafür, dass das Gemeinschaftsgebet zum Gemeinschaftsgebet gerufen wird. Und der feine Unterschied zwischen den beiden Sachen ist offensichtlich. Wenn ich sage, der Adhan ist dafür da, dass die Zeit eintritt, dann werde ich, sobald die Gebetszeit eintrifft, zum Adhan rufen, zum Gebet rufen. Und wenn ich sage, dass der Adhan ist für das Gemeinschaftsgebet, dann werde ich erst zum Gemeinschaftsgebet rufen, wenn die Gemeinschaft zum Gebet gerufen werden soll, auch wenn die Zeit schon längst eingetroffen ist. Okay, dann der Adhan ist gleich nach der Hijra, also im ersten Jahr nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zu einem Gottesdienst deklariert worden, oder dieser Gottesdienst im Islam also umgesetzt worden oder gemacht worden. Und natürlich offensichtlich der Adhan, egal ob wir sagen, dass er dafür gemacht worden ist, um zu wissen, wann die Zeit eintrifft, oder ob es für die Gemeinschaft, zum Rufen der Gemeinschaft gemacht worden ist, in beiden Fällen wird der Adhan erst gemacht, wenn die Gebetszeit eingetroffen ist. Ausnahmefall im ersten Adhan vom Fajr. Aber ansonsten, der Adhan wird gemacht, sobald die Zeit eingetroffen worden ist. Und weil dies ja sonst schwer für die Leute ist zu erkennen, wann die Gebetszeit eintrifft, gibt es einen Muadzin, der im allgemeinen Fall am Anfang der Zeit zum Gebet ruft. Und deswegen hat Abdullah ibn Zayd und auch Umar ibn Khattab radiallahu anhum, im Traum haben sie diesen Adhan gehört und die entsprechende Iqama gehört im Gebet, und die Offenbarung hat das bestätigt, was sie gesagt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, also das ist der Beweis dafür, dass es gültig ist. Also sie haben diesen Traum gesehen, den Traum im Schlaf gesehen, und sie haben das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt. Also Abdullah hat das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Umar hat das dann auch bestätigt, hat gesagt, ich habe das genau das gleiche gesehen oder gehört im Traum, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war damit einverstanden. Insofern ist es gesetzlich geworden, und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt auch den Adhan im Gebet, und er sagt, ja ayyuhal ladhina amanu, o die ihr glaubt, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Und ihr glaubt, wenn zum Gebet am Freitag gerufen wird, dann beeilt euch zum Gedenken Allahs und unterlasst den Handel. Insofern ist das der Ruf zum Gebet gesetzlich. Und Allah sagt auch in einem anderen Vers, وإذا ناديتم إلى الصلاة. Und wenn ihr zum Gebet ruft, das eine war für das Jum'a und das andere Set, für jedes der fünf Gebete wird ja zum wird gerufen. Für den Adhan als auch für die Iqama gibt es bestimmte festgesetzte Worte, die man verwenden muss, weil sie so überliefert worden sind und so Al-Wahi das bestätigt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in bestimmten Hadithen es so den Sahaba gelehrt hat. Man darf also in dem Adhan und der Iqama weder etwas daran verändern, noch etwas vorher hinzufügen, noch etwas nachher hinzufügen, noch etwas wegnehmen davon. Weder es übersetzen in eine andere Sprache, und es muss genau so gemacht werden, wie es überliefert worden ist. Dass man erstmal anfängt mit dem Takbir, dadurch wird Allah, das ist übrigens ein wunderschöner Ruf. Also wenn man sich das verinnerlicht, wir können mal vergleichen, im Islam, wie zum Gebet gerufen wird, durch welche Worte, und vergleichen wir mal mit anderen Religionen. Vergleichen wir Islam mit dem Christentum, weil wir in einem christlichen Land sind. Denn im Islam, was wird gesagt? Wird gesagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah wird verherrlicht, der Allmächtige und der Ruhmvolle. Und dann wird gerufen und gesagt, ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah. Und das wird laut rausgerufen. Die Wahdaniyah, der Tawhid. Und danach wird dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Botschaft zugesprochen, dass er der Überbringer der Botschaft Allahs ist. Und danach wird zum Gebet gerufen, und dann wird gerufen zum Erfolg, Al-Falah, und danach wieder beendet man den Adhan, indem man Allahu Akbar, Allahu Akbar sagt, Allah wieder einmal verherrlicht, und dann wieder sagt La ilaha illallah, das Kalimat al-Tawhid, also das Tawhid, der Satz des Tawhids. Und diese La ilaha illallah, wenn man La ilaha illallah in eine Waagschale tun würde und die sieben Himmel und die sieben Erden und ihre Bewohner in die andere Waagschale tun würde, dann würde die Waagschale von La ilaha illallah schwerer wiegen als diese. Und viele Hadithe sind überliefert worden über die Vorzüglichkeit des Adhan und des Muadzin, der Adhan macht. Und es ist überliefert worden, dass der Muadzin am Tag der Auferstehung, dass die Muadzinun am Tag der Auferstehung die längsten Hälse haben werden. Sie werden die längste Hälse haben. Und das bedeutet offensichtlich, was ist daran vorzüglich? Vorzüglich ist daran, wenn man sich vorstellt, dass man in einer Versammlung ist von Abermilliarden von Menschen, wenn nicht Billionen von Menschen oder noch mehr, und man kann, man ist am weitesten oben, man kann am besten sehen, wo wer ist, was wo passiert. Das ist eine edle Sache, die ihnen dann vorbehalten ist gegenüber den anderen. Oder auch natürlich andere Menschen, aber speziell die Muadzinun. Tayyib. Der Adhan ist auch in der Sunna überliefert worden. Und der, also, dass er gesetzlich ist. Weil wir müssen erstmal zeigen, dass er gesetzlich ist. Weil wir reden immer davon, dass man keinen Gottesdienst machen darf, wenn er nicht genauso überliefert worden ist, wie wir ihn machen sollen und so weiter und so fort. Und wir sagen, wenn man einen Gottesdienst auf andere Art und Weise macht, als der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, dann ist es eine üble Bid'a in der Religion. Deswegen, wenn wir schon reden über Adhan Iqama und das als Gottesdienst deklarieren, dann müssen wir auch beweisen, dass es tatsächlich gesetzlich ist und im Koran der Sunna vorkommt. Und im einen von beiden. Und der Beweis aus der Sunna unter anderem ist zum Beispiel der Hadith von Malik ibn al-Huwayrith. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ, also wenn die Gebetszeit eingetroffen ist, فَأَذِّنَا وَلْيَأُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا. Also er sagte zu ihm, seinem Kompagnon, wenn die Gebetszeit eingetroffen ist, dann sollt ihr zum Gebet rufen. Und der Ältere von euch beiden soll dann euch im Gebet anführen. Ja? Und der Ältere von euch beiden, dann aber über die Reihenfolge, wer als erstes Anrecht hat, Imam zu sein und so, kann das Alter eine Rolle spielen, wie diesen Hadith. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in seinem anderen Hadith noch ausführlich darüber aufgeklärt, aber darüber werden wir inshallah reden an der richtigen Stelle. Und den Hadith, den ich gerade erwähnt habe, ist bei Bukhari und auch bei Muslim. Gut, was ist das Urteil über Adhan und Iqama? Die Antwort ist, der Urteil darüber ist Fardu Kifaya. Und Fardu Kifaya wird manchmal übersetzt im Deutschen als Kollektivpflicht. Und das bedeutet nichts anderes als, dass wenn einer die Pflicht übernimmt, dann entfällt sie allen anderen. Und wenn keiner die Pflicht übernimmt, dann lastet die Sünde auf allen, die sie hätten übernehmen können. Und das gleiche gilt für die Iqama. Und das gilt übrigens, diese Pflicht gilt nur für die Männer. Diese Pflicht gilt nur für die Männer. Denn der Adhan und die Iqama ist eine Sache, die ausschließlich für Männer gilt und nicht für die Frauen gilt. Manche Gelehrte haben gesagt, wenn Frauen alleine sind unter sich, dann können sie Adhan machen und Iqama machen. Aber richtiger und besser ist, dass sie es nicht tun. Denn was wir überliefert bekommen haben aus der Sunna, ist, dass nur Männer Adhan machen. Das heißt, wenn eine Frau Adhan macht, ist ihr Adhan nicht gültig. La yasih. Und nur eine kleine Feinheit im Fiqh. Wenn der Faqih sagt, la yasih, das ist nicht sahih. Und wenn er sagt, batil, das sind zwei verschiedene Sachen. Beides besetzt wird natürlich ungültig, gilt nicht, nichtig. Aber la yasih, wenn er genau ist, meint er damit, dass es darüber Meinungsverschiedenheiten gibt. Und er bevorzugt die Ansicht, dass es nicht richtig ist, nicht gültig ist. Aber wenn er sagt batil, das heißt bei allen Gelehrten ist es falsch. Wenn er sagt batil, dann ist es bei allen falsch. Und der Beweis dafür, dass der Adhan, oder ein Hinweis darauf, dass der Adhan nicht von Frauen gemacht wird, ist, dass Waraqa, eine Frau von den Ansar, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam darum gebeten hat, dass sie in ihrem Haus ein Gemeinschaftsgebet führen möchte. Und Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es ihr erlaubt. Wa alaikum salam. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es ihr erlaubt und angeordnet, dass jemand für sie Adhan macht und dann darf sie mit ihrer Gemeinschaft vorbeten. Also jemand soll für sie Adhan machen, weil es für Männer, und dann darf sie ihrer Gemeinschaft vorbeten. Und das ist ein Beweis natürlich auch für die Gültigkeit, dass eine Frau Imam sein darf für Frauen. Und das ist die Ansicht der Hanabila und der Shafi'iyya, dass auch eine Frau ein Gemeinschaftsgebet verrichten darf mit anderen Frauen. Aber darüber reden wir inshallah, wenn wir über die Gemeinschaftsgebete reden werden, inshallah. Okay. Das Adhan oder der Adhan und die Iqama sind, wie ich gesagt habe, Fard Kifaya, Kollektivpflicht. Und es ist so wichtig, dieser Fard Adhan und Iqama, weil es einer von den offensichtlichen Anzeichen ist in einem Land, dass der Islam existent ist. Dass der Islam da ist, ist eines der Anzeichen dafür, dass Adhan, man Adhan hört von den Minaretten fünfmal pro Tag. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es überliefert ist bei Bukhari und bei Muslim, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما انتظر حتى يسمع الأذان فإن سمع كف عنهم. Der Prophet صلى الله عليه وسلم, bevor er ein Volk bestürmt hat, also militärisch bestürmt hat, hat er gewartet bis zur Gebetszeit. Und wenn er von ihnen den Adhan gehört hat, hat er davon abgelassen, sie anzugreifen. Und das war ein Indiz für ihn, dass das Muslime dort sind. Und wenn nicht, wusste er, dass er angreifen kann. Und gerade bei diesen Sha'air al-Islam, das heißt die Sachen, an denen man offensichtlich erkennt, dass der Islam da ist, wenn die nicht praktiziert werden von irgendeiner Stadt oder irgendeinem Bezirk, dann hat der Imam das Recht, wenn nicht sogar die Pflicht, dazu an diese Stadt dazu zu bringen, dass sie das machen müssen. Sie müssen den Adhan umziehen. Also der Imam der Muslime bekämpft eine Stadt oder einen Bezirk oder was auch immer, ein Bundesland, wenn sie nicht den Adhan als Muslime praktizieren. Weil das gehört zu den Sha'air al-Islam. طيب. Dann, nachdem wir jetzt wissen, dass es Pflicht ist und Kollektivpflicht ist, die Frage jetzt, darf man Geld nehmen für Adhan machen? Darf man Geld nehmen für Adhan machen? Weil jetzt wollen wir gleich reden über die Person, die Adhan macht. Und diese Person, die Adhan macht, da gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Ulama. Darf einer, der Adhan macht, Geld nehmen oder nicht? Weil der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, etwas gesagt hat, was darauf hinweist, dass er es nicht darf. Und er hat etwas gemacht, was darauf hinweist, dass man es darf. Und zwar, diejenigen, die gesagt haben, dass man Adhan für Adhan machen, Geld nehmen darf, haben das begründet damit, dass man auch für den Koran unterrichten, für das Koran lehren, Geld nehmen darf. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat in einem authentischen Hadith gesagt, diejenige Sache, bei der ihr am ehesten ein Anrecht darauf habt, Geld zu nehmen, ist für das Lehren des Koran. Und sie haben gesagt, wenn wir nicht so etwas machen würden, wenn wir nicht Lehrer haben, die für Geld unterrichten, Koran oder Religion oder anderes, dann würde es keiner machen und dann könnte es passieren, dass solches Wissen verloren geht und dann die Leute unwissend bleiben. Und des Weiteren haben sie gesagt, im Hadith von Abu Mahdura, radiallahu anhu arda, er sagte, nachdem er Adhan gemacht hat, ثم دعاني حين قضيت التأذين. Danach hat er mich gerufen, nachdem ich mit dem Adhan fertig war. فَأَعْطَانِي سِرَّةً فِيهَا شَيْءٍ مِّنْ فِضَّةٍ. Und dann hat er mir ein Bündel gegeben, in dem ein wenig Silber drin war. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihm ein Bündel Silber gegeben. Der Hadith ist Hasan und Sahih bei Ibn Majah. Und insofern, dieser Hadith weist auch darauf hin, dass man als Muaddin Geld nehmen darf. Im anderen Hadith, diejenigen, die gesagt haben, dass es verboten ist, haben sich auf einen offensichtlichen Hadith, einen klaren Hadith gestützt. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. Und sorge dafür, dass du einen Imam hast, und nimm dir einen Muaddin, der kein Geld für sein Adhan nimmt. Und nimm einen Muaddin, der kein Geld für sein Adhan nimmt. Der Hadith ist Sahih bei Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasai und Al-Tirmidhi. Und zusammen, wie kann man diese Hadith in Einklang bringen? Der Hadith von Abu Mahdura gerade eben, dass er Adhan gemacht hat und danach Geld bekommen hat vom Propheten, heißt nicht, dass er Adhan gemacht hat, um Geld zu bekommen. Er hat es gemacht und danach hat der Prophet ihn gerufen und hat ihm das gegeben. Und der andere Hadith weist auch nicht klar darauf hin, dass es verboten ist. Man kann auch darauf hinweisen, dass es besser ist, dass man es nicht macht. Und in Einklang kriegt man das dadurch, wie Sheikh Uthaymeen rahimahullah gesagt hat, dass man erstens, wenn du jemanden hast, der Adhan macht, nur wegen Geld, das ist verboten. Weil das ein Gottesdienst, den darf man nur für Allah machen, wenn er für Geld macht, ist das eine Sache, die wir nicht akzeptieren, auch nicht unterstützen. Die zweite Sache ist, man macht keinen Vertrag, also es ist kein Akt, kein Vertrag, in dem man sagt, du machst jetzt einen Monat Adhan, du kriegst uns viel Geld dafür. Nein, man macht es als Ju'ala, und der feine Unterschied zwischen Ju'ala und dem anderen ist, Ju'ala bedeutet einfach nichts anderes, als dass man sagt, wenn jemand hier Adhan macht, kriegt er so und so viel Geld dafür. Das ist was anderes. Weil, wenn keiner Adhan macht, kriegt er auch kein Geld. Und wenn er Adhan macht, bekommt er Geld dafür. Das ist ein unverbindlicher Vertrag von zwei Personen. Der Aqd ja ist. Ju'ala, muss sich daran halten. Ja. All dies ist nur erlaubt in dem Fall, wenn es keinen gibt, der Adhan macht, freiwillig, ohne Geld dafür zu nehmen. Und Alhamdulillah, normalerweise gibt es das, aber wenn man dazu gezwungen ist, wie ich gesagt habe, ist es erlaubt, dafür Geld zu nehmen. Ist dafür erlaubt, Geld zu nehmen, wie ich also gerade eben dargelegt habe. Tayyib. Wir haben gesagt, dass man für jedes Gebet macht man ein Adhan und eine Iqama. Adhan entweder dafür, wenn die Zeit eintritt, oder Adhan dafür, dass man zum Gemeinschaftsgebet ruft. Iqama dafür, dass jetzt das Gebet tatsächlich stattfinden wird. Also kommt jetzt, das Gebet findet jetzt statt. Wie ist es auf Reise, wenn man Gebete zusammenfasst, oder wenn man nicht auf Reise ist und Gebete zusammenfasst, wie auch immer. Wenn man Gebete zusammenfasst, wie aufgrund von der Moschee, durch aufgrund von Regen oder ähnliches, dann macht man nur einen Adhan. Denn das ist ja auch sinnvoll. Ich weiß, so ist das Sunna überliefert, und so ist es auch sinnvoll, dass man nur einen Adhan macht. Denn wenn ich sowieso beide Gebete zusammen verrichte, wenn ich eine fertig habe, bitte ich das nächste Gebet. Deswegen macht man nur einen Adhan, aber macht zwei Iqamas. Das heißt, für jedes Fardgebet macht man eine Iqama. Aber wenn man Gebete zusammenfasst, macht man für beide Fardgebete, für Dhuhr und Asr, einen Adhan, und für Maghrib und Isha macht man auch nur einen Adhan. طيب. Was ich vorhin gesagt habe mit dem Adhan, entweder zu Beginn der Zeit oder indem man die Gemeinschaft ruft, das gilt, wie ich gesagt habe, für jedes Pflichtgebet, jedes Fardgebet, Maktuba, eines der fünf, außer für den Adhan, weil für den Adhan wissen wir, gibt es zwei Adhan und eine Iqama. In der Sunna überliefert, für den Adhan gibt es zwei Adhan und eine Iqama. Und also deswegen darf man den Adhan niemals vor der Zeit machen, bevor die Zeit eintritt. Wenn die Zeit vom Dhuhr, Mittagsgebet, um 1.15 Uhr eintritt, darf ich nicht um 1 Uhr schon meinen Adhan machen. Das ist verboten. Falsch. Das könnte dazu führen, dass Leute ihr Gebet verrichten, bevor die Zeit eingetroffen ist. Außer für das Fajr-Gebet. Für das Fajr-Gebet ist es Sunnah, dass man einen Adhan macht, noch bevor die Zeit eingetroffen ist. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ. Er sagte, Bilal macht bei Nacht schon Adhan. Bilal macht bei Nacht noch bei Nacht Adhan. Bilal macht noch bei Nacht Adhan, damit derjenige, der schläft, aufgeweckt wird, und derjenige, der betet, weiß, dass die Gebetszeit oder das Nachtgebet jetzt langsam zu Ende geht. Weil manche Sahaba eben letzte Drittel der Nacht gebetet haben und sie wissen mussten, wann sie ihr Witr-Gebet verrichten müssen. Weil das Witr-Gebet am spätesten Zeitpunkt macht man es kurz bevor die Nacht vorbei ist, kurz bevor Fajr beginnt. Und Bilal hat also einen Adhan gemacht, noch bevor die Zeit vom Fajr eingetroffen ist. Damit diejenigen, die schlafen, aufgeweckt werden, damit sie zum Beispiel ihr Witr-Gebet verrichten können, damit sie zum Beispiel Sahur zu sich nehmen können, oder damit sie zum Fajr eben wach sind, und die anderen, damit sie wissen, dass die Nacht bald vorbei ist. Und das sollte man etwa im letzten Sechstel, der Drittel der Nacht machen. Und der Hadith ist natürlich auch authentisch und in Al-Jami' überliefert auch bei Nasa'i. طيب. Wenn wir jetzt wissen, wenn wir jetzt über den Adhan Bescheid wissen, dass er Pflicht ist und wann er verrichtet wird, also zu Beginn der Zeit und so weiter und so fort, dann gibt es einige Eigenschaften, die der Muadzin erfüllen muss, damit er als Muadzin auch fungieren darf. Der Muadzin sollte eine kraftvolle Stimme haben, sodass sein Ton weit reicht. Das gilt natürlich besonders, wenn man keine Mikrofone hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu Umar, Alqihi, also Umar war einer der beiden, die den Adhan gesehen haben im Traum. Aber Umar sollte nicht derjenige sein, der Adhan macht. Sondern er hat so gesagt, Alqihi ala Bilal, fa'innahu anda minka sawtan. Das bedeutet, Übersetzung des Hadith, also die Bedeutung der Übersetzung bedeutet, bring Bilal den Adhan bei, denn seine Stimme reicht weiter. Denn seine Stimme reicht viel weiter, also als deine. Das ist damit gemeint. Dann muss der Muadzin ein vertrauenswürdiger Mensch sein. Das hängt offensichtlich mit der Tatsache zusammen, dass er ja nicht vor der Zeit Adhan machen darf. Ja, und die Leute beten dann vor der Zeit. Oder fast brechen ihr Fasten vor der Zeit. Oder dass er nicht zu spät Adhan macht. Denn wenn er besonders bei Ramadan zu spät Adhan macht, beim Fajr, dann die Leute essen die ganze Zeit und trinken, obwohl schon die Fajr-Zeit eingetroffen worden ist. Dann es muss jemand sein, der sich besonders damals, der sich und auch heutzutage, wenn man sich auf Kalender stützt, der Bescheid weiß, was die Anzeichen dafür sind, dass die Gebetszeiten eingetroffen sind. Und darüber werden wir natürlich noch im Einzelnen reden, aber das muss der Muadzin ja wissen. Ja? Dann, warum muss er auch vertrauenswürdig sein? Weil besonders damals hat der Muadzin sich aufgestellt auf irgendein Dach oder Haus. Und dann konnte er Einblick haben in die verschiedenen Privatsphären der Muslime. In die verschiedenen Häuser vielleicht reingucken und in die verschiedenen Gärten. Deswegen muss er ein vertrauenswürdiger Mensch sein, der so etwas eben nicht tut. Und dann wie gesagt, also wenn er nicht Bescheid weiß, wann die Zeiten eintreffen, die Gebetszeiten, dann darf er es nicht machen. Aber unter einer Ausnahme, wenn man es ihm sagt. Es kann doch sein, dass er eine starke Stimme hat und so weiter und so fort, aber jemand sagt ihm Bescheid, wann der Adhan eintrifft, weil er sich besser auskennt. Das ist erlaubt, denn um Maktum, wie es bei Bukhari Muslim heißt, er war auch ein Muadzin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen heißt es im Hadith, hat uns ja mitgeteilt, Bilal macht bei Nacht noch Adhan, und dann hat er uns mitgeteilt, dass wir deswegen noch essen dürfen, trinken dürfen im Ramadan, bis eben Maktum Adhan macht. Weil er macht dann Adhan, sobald die Fajr-Zeit tatsächlich eingetroffen ist. Und er war ein blinder Mann. Das ist der Punkt. Er war ein blinder Mann. Und deswegen ist es bewiesen, dass und wenn du blind bist, du kannst nicht wissen, wie die Zeit eintreffen. Das geht nicht. Seit man sagt es dir. Tayyib. Dann kommen wir jetzt zu den Adhan selbst. Da kommen wir jetzt zum Adhan selbst. Der Adhan ist einer von den Gottesdiensten und die Iqama ebenfalls, die uns auf verschiedene auf Art und Weise überliefert sind bis heutzutage. Das bedeutet, es gibt verschiedene Hadithe, die verschiedene Versionen des Adhan überliefert bekommen haben. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam verschiedene Dua Istiftah gemacht hat, das heißt Eröffnungsdua am Anfang des Gebets, nachdem Allahu Akbar sagt, das bekannte Subhanak Allahumma bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk, so hat auch andere Dua am Anfang, oder Adria am Anfang gesprochen. Oder genauso wie im Sujud verschiedene Duas der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, genauso gibt es verschiedene Duas, die er gesprochen hat im Ruku' und so weiter und so fort. Genauso wie Tashahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, dieser Dua, den gibt es in verschiedenen Versionen überliefert. Und grundsätzlich gesehen Wenn überliefert ist, ist der Prophet sallallahu verschiedene Versionen inspiriert hat oder die Sahaba verschiedene Versionen gemacht haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war damit einverstanden, dann ist es am besten, dass man mal dies und mal das macht. Natürlich unter der Voraussetzung, dass man nicht Angst hat, dass jemand dadurch irgendwie in Verführung gerät. Nicht, dass jemand den Muezzin vorwirft, der hat keine Ahnung oder so etwas. Ja, muss man schon aufpassen. Aber ansonsten, mit verschiedenen Versionen überliefert worden, soll man auch die verschiedenen Versionen anwenden. Nur dadurch werden die Menschen auch wissen, dass es verschiedene Versionen gibt. Meine, wie sollen sie das denn wissen, wenn wir immer nur das Gleiche machen? Und so ist es auch im Adhan, gibt es verschiedene. Wir erwähnen erstmal die verschiedenen Versionen und dann sagen wir, auf welche Sachen man achten sollte, wenn man Adhan macht. Die bekannteste Version Adhan zu machen, ist der Adhan von Bilal radiallahu anhu. Warum wird er so genannt? Weil Bilal diesen Adhan immer gemacht hat in Anwesenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, offensichtlich 5-mal täglich, also sehr bekannt geworden dadurch, durch Bilal radiallahu anhu. Und das ist dieser Adhan von Bilal besteht aus 15 Sätzen, sagt man. Aus 15 verschiedenen Sätzen. Und die Sätze sind beim Adhan von Bilal, er besteht aus 4-mal Takbir am Anfang. Aus 4-mal Takbir am Anfang. Man sagt also Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das sind schon 2 Sätze. Denn Allahu Akbar, das ist ein Satz. Allah ist größer oder Allah ist der Größte. Und danach sagt man wieder Allahu Akbar, aber man verbindet die ersten beiden Sätze zusammen. Und man sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und da achtet man darauf, dass das Ra von Akbar eine Dhamma hat beim Weiterlesen, beim Weitersprechen. Also man sagt nicht Allahu Akbar, Allahu Akbar, das ist falsch. Sondern man sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. طيب, also Anfang, er macht 4-mal Takbir am Anfang. Das sind schon 4 Sätze. Allahu Akbar, Allahu Akbar, das sind 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, das sind wieder 2. Das haben wir schon 4. Ashhadu an la ilaha illallah, 5. Ashhadu an la ilaha illallah, 5. 6. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, 7. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, 8. Hayya ala al-salah, 9. Hayya ala al-salah, 10. Hayya ala al-falah, 11. Hayya ala al-falah, 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 14. Weil es sind wieder 2 Sätze. La ilaha illallah, 15. Das ist der bekannte Adhan von Bilal, radiallahu anhu arda'ah. Und ich weise noch einmal darauf hin, also Allahu Akbar, Allahu Akbar, sagt man zusammenhängend. Also man sagt nicht Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nee, man sagt die beiden zusammenhängend. Die ersten 2 Sätze und der dritte und der vierte und der drittletzte und der vorletzte, alle die sagt man zusammen. Immer die Allahu Akbar, Allahu Akbar, immer 2 zusammen. Die verschiedenen Rechtsschulen im Islam, verschiedene Madahib Fiqhiyya, sie haben dann je nachdem eine bestimmte Version eigen, also selbst dann praktiziert. Und zwar der Adhan, den haben die Hanabila und die Ahnaf haben sie dann verwirklicht, wie wir auch heutzutage vorfinden. Es gibt ein, und dieser Hadith ist überliefert bei Al-Bayhaqi und bei Ibn Hibban, und das ist der Hadith, den Umar und Abdullah ibn Zayd, wie ich am Anfang erwähnt habe, im Traum gesehen haben. Der zweite Hadith, der überliefert worden ist über den Adhan, ist der Adhan von den auch den Imam Malik rahimahullah in seinem Madhab aufgenommen hat, ist der gleiche Adhan wie gerade eben, nur dass am Anfang sind nicht 4 Takbir, sondern 2 Takbir, und es gibt Tarji' darin. Tarji', also er sagt, Tarji' bedeutet, dass man das Glaubensbekenntnis, bevor man es laut sagt, einmal für sich leise sagt. Das heißt, er hat gesagt Allahu Akbar, Allahu Akbar, und danach hat er für sich leise gesagt Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, und danach hat er laut gesagt Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Das bedeutet Tarji'. Insofern ist es der gleiche Adhan wie von Bilal, radiallahu anhu arda, nur dass es zwei Takbir am Anfang sind statt vier und ein Mal Tarji' darin. Das ist der Hadith, der ist überliefert bei Muslim, und das ist der Adhan von Abu Mahzura, radiallahu anhu arda. Die Schafi'iyya haben sich einen anderen Hadith zu eigen gemacht, und zwar der gleiche Adhan wie gerade eben von Imam Malik, der gleiche, nur vier Takbirat am Anfang. Also Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, und danach leise Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, und dann laut Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und dieser Hadith ist überliefert bei Abu Dawud und auch sahih. Und diese drei verschiedenen Versionen, alle von ihnen sind authentisch, und am besten ist, dass man abwechselt, also mal den einen macht, mal den anderen macht. Insofern, egal welche Version man hört, alle sind richtig. Aber es gibt einige Sachen, die man achten soll beim Adhan. Übrigens eine Sache, die mich erwähnt haben, dass der Mann, der Adhan macht, soll eine männliche Stimme haben und nicht eine weibliche Stimme haben. Also wenn sie weiblich ist, dann soll jemand anderes Adhan machen. Und dann soll es jemand sein, der die Worte richtig aussprechen kann. Das ist genauso wie beim Gebet. Im Gebet soll den wir vorbeten, der am richtigsten lesen kann. Genauso beim Adhan soll jemand Adhan machen, der die Worte richtig aussprechen kann. Denn wir alle wissen, liebe Geschwister, wenn man manchmal Worte in jeder Sprache, wenn man sie falsch ausspricht, sie können was ganz anderes bedeuten. Und beim Adhan, wir wissen, die bekannten Buchstaben, die Leute finden, mit denen die Probleme haben, sind nun einmal das H zum Beispiel, das H. Und das H und H sind zwei verschiedene Buchstaben im Arabisch. Und das eine Wort heißt Salah mit H am Ende, und das andere heißt Falah mit H am Ende. Und wenn ich die vertausche, das ist eine Katastrophe. Ja? Weil wenn, aus Salah machen manche Leute, Salah ist das Gebet. Manche Leute machen aus Salah, machen sie aus Salat. Und aus Salat, ja, ist zweideutig und bedeutet auch die Strafe im Arabisch. Und wir rufen die Leute nicht zur Strafe. Dann die zweite Sache ist, was jetzt eher verwechselt wird, wird gesagt As-Salah. Und As-Salah ist die Rechtschaffenheit. Also wenn man sagt Hayya al-Salah, dann ist die Rechtschaffenheit. Dann Al-Falah mit Ha ist der Erfolg. Und wenn man sagt Al-Falah mit Ha, dann ist es die Wüste. Okay? Und wir rufen die Leute auch nicht zur Wüste. Diese zwei, und deswegen ist es sehr wichtig, dass man, also jemand den Adhan macht, der die Aussprache auch kann. Und das ist keine Sache mit schön singen und so, wie wir inshallah noch darauf hinweisen werden, aber ich habe mich deutlich mit der Zeit verschätzt. Ich dachte, das ganze Kapitel kriegen wir locker durch, heute, aber wir werden inshallah gleich Pause machen, wir werden inshallah beim nächsten Mal das fortführen. Aber kurze Sache, und zwar beim Adhan macht man seine Zeigefinger in den Ohren, das ist so überliefert, Zeigefinger in den Ohren, und bei den Worten Hayya ala Salah und Hayya ala Falah bewegt man seinen Kopf in Richtung nach rechts und nach links, von der Qibla weg. Manche bewegen, also der Hadith ist überliefert von Ibn Abi Juhayfa. Er überliefert über seinen Vater, dass er Bilal radiallahu anhu gesehen hat. يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. Also er hat Bilal beobachtet, wie er Adhan macht, und dass er dann seinen Mund nach rechts und links bewegt hat. Seinen Mund nach rechts und links. Dieser Hadith gibt zwei Ansichten unter den Gelehrten darüber. Manche haben gesagt, es bedeutet, er bewegt nur seinen Kopf. Bewegt nur seinen Kopf. Hayya ala salah, hayya ala salah. Ja? Und manche haben gesagt, du sagst Hayya ala salah und gehst dann wieder zurück. Und auf jeden Fall, man soll von beiden Seiten, man soll beiden Seiten sein Anrecht geben. Und am besten, man sagt einfach Hayya ala salah nach rechts und nach Hayya ala salah und geht dann wieder zurück und dann Hayya ala falah nach links. Und manche haben gesagt, du sagst beides in beide Richtungen. Wie dem auch sei, du sollst auf jeden Fall deinen Kopf in beide Richtungen bewegen. Manche Gelehrte haben gesagt, nein, der Hadith sagt zwar, er bewegt seinen Mund rechts und links, aber gemeint ist, dass er seinen ganzen Körper wendet. Weil der Sinn ist, dass der Ton überall hingelangt, nach rechts und nach links. Und aber richtig ist offensichtlich, dass man nur seinen Kopf bewegt und nicht den ganzen Körper von der Qibla wegbewegt, sondern man bewegt in Richtung Qibla. Warum? Weil es bei Abu Dawud authentische Briefe ist, dass er gesagt hat, als der Adhan von Bilal beschrieben worden ist, وَلَمْ يَسْتَدِرْ heißt es, وَلَمْ يَسْتَدِرْ, und er hat sich nicht bewegt, also hat sich nicht kreisförmig bewegt, nach links und nach rechts. Das gleiche gilt, ob man Mikrofon hat oder nicht, denn das ist eine Ibadah und sie hängt nicht davon ab, ob es ein Mikrofon gibt oder kein Mikrofon gibt, weil manche Leute sagen, was macht der Sinn des Bewegens, wenn der Ton, wenn ich ein Mikrofon habe, der den Ton sowieso überall hinbringt. Auf jeden Fall, das ist unerheblich davon, auch wenn es darüber mehr als eine Meinung gibt. Tayyib, dann reden wir inshallah beim nächsten Mal weiter über As-Salatu Khayrun Minan Naum, inshallah, dass man es im Fajr-Gebet sagt und wann man das sagt. Und noch einige Sachen, auf die man achten sollte am Adhan. Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.